sie dort in der Bar. Auf einmal da war mir klar, sie schien alleine zu sein. Zusammen tranken wir Wein. Ich nahm sie zu mir nach Haus, den Mantel zog ich ihr aus. Dann holte ich einen Wein und sie war lieb, sie schenkte ihn ein. Annalena, ach Annalena, bleib heute Nacht bei mir. Annalena, ach Annalena, ich liebe dich so sehr. Annalena, ach Annalena, komm wir trinken noch ein Wein. Annalena, ach Annalena, so schön wird's nie mehr sein. Sie war noch jung und so schön und wollte jetzt noch nicht gehen. Dann gab ich ihr einen Kuss und dann war lang noch nicht Schluss. Es war schon dunkel und spät, den Kopf hat sie mir verdreht. Hat Schmetterlinge im Bauch und meine Annie aber auch. Annalena, ach Annalena, bleib heute Nacht bei mir. Annalena, ach Annalena, ich liebe dich so sehr. Annalena, ach Annalena, komm wir trinken noch ein Wein. Annalena, ach Annalena, so schön wird's nie mehr sein. Annalena, ach Annalena, ich liebe dich so sehr. Annalena, ach Annalena, bleib heute Nacht bei mir.